Die hat's aber erwischt. Eine Plage dieser verdammten Fliegen. Man könnte den ganzen Tag ja. So, schon wieder eine. Es ist eben heiß im Sommer, César, und die Fliegen suchen Schatten. Wie Sie auch, Eskarte Fieg. Sagen Sie einmal, machen Sie denn heute keinen Dienst? Nein, Monsieur Brun. Heute gehe ich zum Bull-Turnier. Er ist sogar Schiedsrichter. Und ich auch. Was? Du, Panis, du bist Schiedsrichter? Und Radigo hat den Vorsitz. Wir warten bloß noch auf ihn. Schiedsrichter. Schiedsrichter? Allerdings Schiedsrichter. Und die Dampffähre? Was macht denn der alte Hafen ohne Sie? Ich denke, Sie müssen 24 Mal jeden Tag Ihre Überfahrt machen. Muss ich auch, dafür wäre ich ja auch bezahlt. Aber einmal im Jahr hat mein Schiff einen neuen Unterwasseranstrich nötig und kommt ins Dock. Und das fällt jedes Mal mit dem Buhl-Turnier zusammen und dauert auch genau 4 Tage. Genauso lange wie das Turnier. Ja. Ein merkwürdiges Zusammentreffen. Ja, ein glückliches Zusammentreffen. Aha, deshalb ist auch Ihr Heizer hier Aushilfskellner. Hey, Kleiner! Monsieur Brun? Bring mir noch ein paar Brioche. Sofort, Monsieur Brun. Hast du genaue Zeit, Eskarte Fieg? Deine Uhr geht doch richtig. Genau 10. Wenn meine Uhr richtig ginge, dann brauchte ich dich ja nicht zu fragen. Aber wenn es dir zu viel Mühe macht, in die Tasche zu greifen und die Uhr rauszuholen, dankeschön. Aber nicht doch, ich greife ja schon rein, siehst du, ich hol sie auch schon raus. Sie ist Punkt 10, genau wie deine Uhr. Danke. Na, wundert mich übrigens nicht. Ich habe sie ja vorhin nach deiner gestellt. Ich möchte nur wissen, wo du all die Dummheiten hernimmst. Du stinktierst. Du Anlaube, wieso denn? Auf meiner Uhr, die ich genau nach den Docks gestellt habe, ist es jetzt 10 Uhr, 4 Minuten präzise. Ah, vielen Dank, Monsieur Brun. Das ist eine Auskunft. 10 Uhr 4. Wozu frage ich auch diesen Spielwasserkapitän? No. Was hat er denn eigentlich? Wozu braucht er denn die astronomische Zeit? Er wartet auf den Briefträger. Das tut er jeden Morgen. Und abends auch. Er wartet eben immer noch auf Briefe von seinem Sohn Marius. Und Marius, dieser faule Hund, hat noch nicht eine Zeile an seinen Papa geschrieben. Sehr richtig, Monsieur Panis. Nicht eine Zeile. Ich kann Ihnen sagen, jedes Mal, wenn der Briefträger vorbeigeht, ohne hereinzukommen, das ist eine wahre Tragödie. Dann wird er bleich wieder tot. Und wissen Sie, was er tut, wenn keine Gäste da sind? Mhm. Dann stellt er sich dort vor das Beret und starrt es an. Das Beret von Marius starrt er an. Seit Marius weg ist, hängt es da. Mit dem spricht er, dem sagt er Sachen, dass einem die Tränen kommen. Ich habe allerdings ein weiches Herz. Wenn dieser Brief noch 14 Tage ausbleibt, dann fürchte ich für seinen Verstand. Ja, sowas kommt vor. Der Kopf ist überhaupt das Empfindlichste beim Menschen. Ich habe einen gekannt, einen gewissen Dubois aus Toulouse. Der hatte Gehirnerweichung, ja. Dem sein Gehirn wurde ganz weich. Es zerschmolz sozusagen. Zuletzt war es nur noch wie Suppe. Und wenn er mit dem Kopf schüttelte, dann hat man es plätschern gehört. Gluck, gluck, gluck, gluck. Ein merkwürdiger Fall. Das kann man wohl sagen. Da glaubst du es vielleicht nicht. Natürlich glaub ich's. Mich überrascht nichts. Ich habe jemanden gekannt, einen gewissen Montpépin aus Avignon, dem sein Gehirn wurde immer trockener. Es schrumpfte zusammen. Na und? Na, schließlich war es bloß noch so groß wie eine Murmel. Und wenn er spazieren ging, dann sprang das harte kleine Ding in dem großen Kopf herum und es klang wie eine Fahrradklingel, besonders auf schlechtem Pflaster. Oh, ein Quatsch, diese Geschichte. Die ist genauso wahr wie deine. Also, Panis, wenn du ein Mann bist, dann sag mir sofort und hier vor allen Leuten ins Gesicht, dass ich ein Lügner bin. Hältst du mich für einen Lügner oder hältst du mich für keinen Lügner? Natürlich halte ich dich für einen Lügner. Also, das ist was anderes. Was ist das für ein Schiff? Das ist die Tasmania. Die will einen Lotsen haben. Ah, da kommt ja Fannys Mutter. César! Ja? Honorine kommt! Die Honorine kommt jeden Tag zu ihrem Aperitif. Guten Tag, Honorine. Guten Tag, César. Na, wollen Sie den Stand aufmachen? Wie Sie sehen, geben Sie mir den Schlüssel zu meinem Laden. Die Fanny liegt zu Hause krank im Bett und kann nicht verkaufen. Jetzt ist es 10 Uhr vorbei und die beste Kundschaft ist weg. Geben Sie mir ein Aperitif. Ein Mandarin Citron, ich weiß. Mit einem Schuss Cognac drin. Was ist denn mit der Fanny? Geht's ihr noch nicht besser? Ach, reden wir nicht davon. Sie sieht noch immer aus wie ein weißer Käse. Noch einen, aber Cognac pur. Fanny ist krank? Nein, nur so ein bisschen Grippe. Ein Grippeanfall. Ja, Ein Grippeanfall. So kann man es auch nennen. Und außerdem, wie ein gewisser Lümmel plötzlich auf Fahrt gegangen ist und sie hier hat sitzen lassen, das hat dem armen Kind das Herz gebrochen. Und an gebrochenem Herzen wird sie auch sterben. Und da steht der Vater von dem Mörder. Aber Norin, das wird schon besser werden mit ihr. Die Zeit heilt alles. Und auf Cäsar müssen Sie wirklich nicht schimpfen, Honorin. Dem geht's womöglich noch näher als der Fanny. Der macht's nicht mehr lange. Wäre gar kein Schaden. Man muss die Dinge auch nicht schwärzer sehen, als sie sind. Ihre Tochter ist reizend, sie hat eine Menge Verehrer. Da wird sie sich schon zu trösten wissen. Sie ist mir ja überhaupt nichts mehr. Und bleich ist sie wie ein Wachsstock. Die Jugend kommt über alles weg. Und wen man nicht mehr vor Augen hat, den vergisst man. Es gibt leider Ausnahmen, Herr Oberzollinspektor Brun. Aber da kommt sie ja doch. Guten Tag. Guten Tag, Fanny. Guten Tag, Fanny. Was? Du bist schon da, Fanny? Das ist ja reizend. Die beste Kundschaft ist natürlich schon weg. Ich hab's doch nicht ausgehalten zu Hause. Guten Tag, César. Guten Tag, Kind. Na, geht's besser? Aber mir fehlt ja nichts. Fanny, du hättest wirklich noch eine Stunde liegen bleiben können. Mir fehlt doch wirklich nichts, Mama. Mach dir bloß keine Sorgen um mich. Na also. Der fehlt nichts. Wir haben uns alle schon Sorgen gemacht. Ach, Mama ist immer so ängstlich. Sind die Austern schon da? Ja, 2 Körbe voll aus Bordeaux und dann ein Korb Muscheln aus Toulon. Aber wenn du dich schlecht fühlst, Fanny, dann mach Schluss und geh heim. Aber ich sagte doch, Mama, es ist vorbei. Ist gut, also dann kann ich gehen. Bin aber gleich wieder da. Weißt du, Fanny, so sehr großartig siehst du noch nicht aus. Ach was. Wie steht's denn bei Ihnen, César? Haben Sie wenigstens einmal geschlafen heute Nacht? Ich? Oh, okay. Wie ein Stein habe ich geschlafen. Ganz großartig habe ich geschlafen. Hör mal, Fanny, hat dir vielleicht der Briefträger heute früh irgendwie... Nein. Mir auch nicht. César? Hör mal, César, sag einmal... Wartest du vielleicht auf den Briefträger? Ich? Ich auf den Briefträger? Wieso? Ich hatte so den Eindruck, als wartest du auf einen Brief von deinem Sohn vielleicht. Ist es nicht so? Mische dich nicht in meine Familienangelegenheiten, ja? Hör mal. Mische ich mich vielleicht in deine Familienangelegenheiten? Frag ich dich, warum deine Frau dich mit dem Hafenmeister betrügt, was? Du fragst mich nicht, aber du bringst es mir bald und aber dann nochmal. Du mit deinen Hörnern. Wer hat hier Hörner? Du. Was? Wer? Du. Das hättest du mir auch leise sagen können. Stimmt das, Escartefige? Monsieur Brun, haben Sie schon einmal so etwas gehört? Ja, von allen Leuten. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht wahr ist. Na also. Wahr oder nicht, jedenfalls geht es keinem Menschen was an. Es ist eine Familienangelegenheit zwischen Herrn Kapitän Escartefige, Frau Antoinette Escartefige und dem Herrn Hafenmeister. Mich jedenfalls interessiert das nicht. Nun halt doch endlich die Schnauze. Nimm dir an meiner Diskretion ein Beispiel, Felix. Und kümmere dich nicht um Marius. Und du, Banis, merk dir es auch. Ich habe dir keine Fragen gestellt. Ich will von alledem nichts wissen. So, du willst von alledem nichts wissen. Deine Familienangelegenheiten sind mir Wurst. Ach, so ist das. Nach 30-jähriger Freundschaft ist ja mein Wohl und Wehe Wurst. César, so meine ich es doch nicht. Wenn du nichts sagen willst, dann sagst du eben nichts. Und wenn du sprechen willst, dann sprich. Dann sprich. Du lässt also nicht locker. Na also, ich werde euch antworten. Ihr zwingt mich ja dazu. Kein Mensch denkt daran, dich zu zwingen. Wir wollen doch einmal ganz nüchtern untersuchen, wie die Dinge liegen. Halten Sie jetzt keine Rede, Monsieur Brun. Wenn ich schon reden soll, dann wünsche ich keine Unterbrechung. Niemand von uns unterbricht dich, sprich dich aus. Ruhe. Ihr habt Mitleid mit mir. Jeder, der hier in die Kneipe kommt, hat Mitleid mit mir. Ich weiß ganz genau, was ihr sagt, wenn ich nicht da bin. César tut nachts kein Auge mehr zu. Sicher heult er bei Nacht, wenn er allein ist in seinem leeren Haus. Sein Geschäft interessiert ihn nicht mehr. Er wartet nur auf Nachricht von seinem Sohn. Aber der schreibt ihm nicht. Das bricht ihm doch das Herz. Der macht's nicht mehr lang. Na? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ihr braucht ja gar keine Antwort zu geben. Aber ihr seid im Irrtum. Ich denke überhaupt nicht mehr an diese ganze Geschichte. Ihr habt mich vorhin gefragt, ob ich nicht vielleicht auf den Briefträger warte. Ich denke gar nicht daran. Wenn ein Junge von seinem alten Vater wegläuft und geht aufs Meer und schreibt ihm 59 Tage lang keine einzige Zeile, dann wird er ihm wohl auch am 60. nicht schreiben. Worauf soll ich da warten? Vor seiner ersten Landung kann er dir überhaupt nicht schreiben. Am 7. August war die Malessil in Portzeit. Das ist ja 12 Tage her. Ein Brief braucht aber 14 Tage. Mit dem Expressdampfer nur 9. Es geht aber nicht jeden Tag ein Expressdampfer. So? Ja, stimmt das auch? Ja, ich weiß es genau. Wirklich? Naja, im Übrigen, wie gesagt, die ganze Geschichte interessiert mich nicht mehr. Ich will euch mal was sagen. Nehmen wir bloß einmal an, der Kleine wäre auf die Idee gekommen, seinem Vater jeden Tag einen kleinen Brief zu schreiben. So ein paar Zeilen. Mir geht's gut, ich denke an dich, ich kann mir deine Kummer vorstellen und so weiter. Nehmen wir nun einmal an, er hätte jeden Abend so einen kleinen Brief beiseite gelegt. Und in der vorigen Woche, also bei seiner Ankunft in Portzeit, da hätte er sie alle mit einem Mal zur Post gebracht. Nehmen wir weiter an. Der Briefträger käme diesen Moment herein und sagte, für Sie, César, und gib mir ein Paket Briefe, 6 Pfund schwer, woran man die ganze Nacht lesen kann, wenn man jeden Brief dreimal liest. Also, ich würde das Paket nehmen und es in den Hafen schmeißen und außerdem verbrennen und da würde ich nicht einmal aufmachen, weil es mich eben nicht interessiert. Unsinn. Unsinn. Du wirst doch nicht behaupten wollen, du hättest deinen Sohn nicht mehr lieb. Fällt mir ja gar nicht ein. Sehr lieb habe ich ihn gehabt. Aber nach alledem, was er mir angetan hat, ist es aus damit. Was hat er Ihnen denn angetan? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Zum Donnerwetter, fort ist er! In seinem Alter ist das sein gutes Recht. Aber sagen hätte er es mir müssen. Ja, das stimmt. Wenn er dir es aber gesagt hätte, was hättest du dann gemacht? Ich hätte es ihm ausgeredet. Mit einer Tracht Prügel wahrscheinlich. Ja. Allerdings, ich sage euch, binnen einer Stunde hätte er jeden Geschmacker der Schifffahrt verloren. Da war es ja gar nicht so verkehrt von ihm, dass er ohne Abschied fort ist. So? Ach, Sie geben ihm auch noch recht? Die Auflösung des Familienlebens hat Ihren Beifall? Wissen Sie, was das ist? Bolschewismus ist das. Bolschewismus. Und sowas muss ich mir hier anhören in meinem Haus. Das ist ja unglaublich. Aber César, wenn der Mann einmal aufs Meer hinaus will. Was für ein Mann? Marius ist doch ein Mann. Wer ist Mann? Der Marius ist ein Mann. Das ist ja großartig. Schließlich ist er 23. Ich denke, Sie waren schon verheiratet in dem Alter. Ich? Ja, gewiss. Und selbstständig? Ich? Natürlich. Und was für Sie gegolten hat, soll nicht auch für ihn gelten? Nein. Dann muss ich Ihnen mit allem Respekt sagen, dass Sie ein ganz großer Egoist sind. Sehr richtig. Ausgezeichnet. Wenn dieser Mann zu Schiff gehen will, haben Sie kein Recht, ihn daran zu hindern. Zu Schiff? Ja, zu Schiff. Aber nicht gleich aufs Wasser. Ja, wohin denn? Nicht aufs Meer, meine ich. Also meinetwegen hier, so auf dem Hafen wie du, Eskertefiegel, oder auf einem Fluss oder sonst wo. Ja, fährt vielleicht der Panis auf dem Meer herum? Er denkt nicht dran. Er macht Segel für andere Leute Kinder und die können dann das auch in den Augen machen. Der Briefträger. Der Briefträger. Oh. Was, was denn? Was denn? Was ist denn los? César, Ihre Gastwirtszeitung und hier ein Brief für Sie. So, ja. Links ist dahin. Und dann schenken Sie sich einen Cognac ein. Einen kleinen oder einen großen? Einen großen natürlich. Haben Sie keinen Brief für mich, Fanny Cabanis? Ich kenne Sie, Fanny. Nein, leider nichts. Und Sie haben noch keinen zu Hause für mich abgegeben? Doch. Ja? War aber offen Drucksache, ein Prospekt vom Warenhaus. Ach, sonst nichts? Sonst nichts, tut mir leid. Ich schreibe die Briefe ja nicht, ich trage sie nur aus. Adieu. Ja. César, da ist ein Brief aus Portzeit. Ein ganz dicker. So, ja, na und? Er ist von Marius. Es steht hinten drauf. Und? Machen Sie ihn doch auf, César. Bitte. Lass mich in Frieden. Bitte, César, bitte. Ich lese lieber meine Wirtezeitung. Aber César. Was heißt hier aber César? Mach den Brief auf und lies ihn. Wir werden dich nicht aufziehen deswegen. Tu's ruhig, César. Nur keinen falschen Stolz. César, machen Sie doch den Brief auf. Tu's ihr zuliebe. Ja, hast du denn noch ein Interesse an diesem Verbrecher, Fanny? Sehe ich nicht. Also, wenn Sie ihn nicht aufmachen, dann tue ich's. Also, lasst mich schon in Ruhe mit diesem elenden Brief. Jetzt habe ich wirklich genug. Jetzt gehe ich in die Küche und schmeiß den Brief ins Feuer. Er liest ihn draußen in der Küche. Na, selbstverständlich. Und was wir jetzt zu tun haben, das ist ja klar. So, was denn? ganz still weggehen, damit er nachher nicht in Verlegenheit kommt. Sehr richtig. Also, einverstanden? Einverstanden. Sie setzen sich ja wieder hin? Also, meine Herren, ich habe nicht die Ehre, aus Marseille zu sein. Ich bin bloß aus Lyon. Aber wir in Lyon wissen, was feine Zurückhaltung ist. Fanny, zahlen. Schreiben Sie es auf. Guten Morgen. Feine Zurückhaltung. Ein Lyoneser muss kommen und uns hier in Marseille erzählen, was feine Zurückhaltung ist. Das habe ich gern. Willst du nicht mal nachsehen, ob Radigaud endlich aufgestanden ist? Du meinst du, ich soll? Das Turnier fängt um 10:30 an. Na ja. Als Schiedsrichter können wir doch nicht zu spät kommen. Allerdings nicht. Du geh und hol Radigaud. Ach, ich gehe ja schon. Ekelhaft, nie hat man seine Ruhe. Es sind ja keine 50 Meter. Na, vorne herum sind es 50 Meter, aber hinten herum sind es 200. Warum gehst du denn hinten herum? Weil da Schatten ist. Fanny, sei doch nicht so aufgeregt, Kind. Pass auf, in dem Brief steht allerhand, was dich angeht. Ach, Bernice, das glaube ich nicht. Oh, miserabel siehst du aus. Geh doch mal zum Arzt. Sicher bist du blutarm. Er soll dir etwas verschreiben. Sie kennt doch Mama, Bernice. Wenn ich zum Arzt gehe, dann hält sie mich gleich für halbtot. Sie braucht es ja gar nicht zu wissen. Geh zum Dr. Wendel, der wohnt hier gleich im Hause. Das ist ein netter alter Herr. Das Geld dazu gebe ich dir gern. Danke. So viel habe ich schon selber. Bernice! Radigaud ist schon auf! Gleich kann's losgehen. Ja, hoffentlich ist er nicht wieder besoffen. Im Gegenteil. Er hat sogar einen Stehkragen um. Also, auf Wiedersehen, Kind. Pass auf, gleich liest dir César seinen Brief vor und heute Abend kennt ihn schon halb Marseille. Na, was ist denn los? Komm doch schon. Der Herrgott, ich kann mich doch nicht zerreißen. Ich komm ja schon. Also, Fanny, du tust, was ich dir gesagt habe. Fanny. Ja? Sind sie alle weg? Ja. Aha. Es geht ihm gut, Fanny. So? Es geht ihm ausgezeichnet. Guck mal her, setz dich hier zu mir ganz dicht. Und nun lies mir den ganzen Brief noch mal so richtig vor. Ich habe hier die Hälfte vor Aufregung nicht lesen können. Mein lieber Papa, bitte sei mir nicht böse wegen des Kummers, den ich dir habe machen müssen. Ich kann mir schon denken, dass meine Abreise dich betrübt hat. Aber jeden Abend denke ich an dich. Das ist gnädig von ihm, was? Gnädig. Ich denke Tag und Nacht an ihn. Na, lies noch weiter. Ich kann dir das nicht so erklären. Es hat mich eben gepackt. Aber frag nur Fanny. Die hat meine ganze Verrücktheit mit durchgemacht. Verrücktheit, ja, das stimmt. Verrücktheit. Es freut mich, dass du es einsiehst, mein Kleiner. Jetzt will ich dir einmal erzählen, wie es mir gegangen ist. Zuerst bei der Abfahrt haben sie mich in die Küche gesteckt. Da habe ich helfen sollen. Sauberes Essen wird das gewesen sein, ne? Nach 8 Tagen waren sicher bloß noch Gerippe an Bord. Ein Gespensterschiff. Aber dann hat sich einer von den Matrosen das Bein gebrochen und ich bin an seine Stelle gekommen. Jetzt tue ich richtigen Dienst. Den richtigen Dienst möchte ich sehen. Ich habe dir nicht früher schreiben können, denn bei der Ankunft in Port Said hat es große Unannehmlichkeiten gegeben. Einer von der Mannschaft hat nämlich eine ansteckende Krankheit gehabt. Ach, ja. Und die Hafenpolizei hat gemeint, es ist die Pest. Und man hat die Quarantäne über uns verhängt. Da hast du es. Die Pest. Die Pest. Auf seinem Schiff ist die Pest. Wenn in seiner Klasse einer die Masern gehabt hat, dann habe ich den Jungen 4 Wochen lang zu Hause behalten. Und jetzt kriegt er die Pest. Er war ja nicht krank. Ja, aber hätte es werden können. Du, weißt du, wie so ein Kranker dann aussieht? Der Hals dick geschwollen. So dick, hm? Der Mund weit offen, die Zunge ganz schwarz. Was mir der Junge nur antut. Dann ist der Mann gestorben und die Ärzte haben ihn seziert und haben festgestellt, dass es gar nicht die Pest war. Gott sei Dank. Aber es hätte sein können. Daraufhin hat man das Schiff freigegeben. Mein neues Leben gefällt mir ausgezeichnet. Ich tue jetzt ja, Dienst ja, bei den... Ja, was ist das? Die? Bei den ozeanografischen Messungen. So heißt das. Oze. Na, ist ein bisschen undeutlich geschrieben. Das habe ich nicht entziffern können. Hauptsächlich den Indischen Ozean sollen wir messen. Jetzt will der den Ozean messen. Und dabei hat er nie gewusst, wie viel noch in den Schnapsflaschen drin war. Hoffentlich trifft dich mein Brief bei guter Gesundheit an. Und Fanny auch. Siehst du wohl. Er denkt an dich. Schreib mir, wie es ihr geht. Und ob sie den guten Panis schon geheiratet hat. Ganz sicher wird sie glücklich mit ihm. Sag ihr das von mir. Schreib mir gleich und adressiere den Brief an Bord der Malaisie Aden. Am 15. September sind wir dort. Viele Grüße und Küsse, dein Sohn Marius. Dein Sohn Marius. PS, mach dir keine Sorgen über mich. Ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Tja, wie der Fisch im Wasser. Ist gut, was? Fisch im Wasser. Da sitzen wir alle Zeit daheim und ihm macht das gar nichts aus. Naja, so ist er eben mal. Also ein bisschen zärtlicher schreiben hätte er schon können. An mich und besonders an dich. Aber mittendrin ist er sicher abgerufen worden und hat einen Ozean messen müssen. Und außerdem ist ja bloß der erste Brief. Jetzt wird er schon öfter schreiben. Ja, ich will ihm doch gleich antworten. Willst du den Brief für mich schreiben, Fanny? Weißt du, ich habe seine schwere Hand. Dort unter der Theke, da ist Tinte und Papier. So, komm her. Also, mein lieber Sohn. Mein lieber Sohn. Endlich habe ich deinen ersten Brief. Sehr lang ist er ja nicht. Und ich hoffe, dass der nächste viel länger sein wird. Viel länger. 10 Seiten oder noch lieber 20. 20. Was du über deine Reise schreibst, ist ja sehr interessant. Interessant. Aber wenn du den Ozean messen musst, dann beug dich nicht zu weit rüber und fall nicht über Bord. Dräng dich nicht vor. Wo es zu tief ist, dann lass auch die anderen mal messen. Unterstreich die anderen. Unterstreich. Ich kenne doch meinen Kleinen. Wie er 4 Jahre alt war, da habe ich ihn mal zum Angeln mitgenommen. Und da beugt er sich rüber, um nach der Angel zu sehen. Und plumps, Mann über Bord. Naja, damals war bei ihm der Kopf noch schwerer als der Hintern. Inzwischen hat sich das ja geändert. Aber unterstreich trotzdem die anderen. Ne? Ganz dick. Ja. Und wenn einer die Pest hat an Bord, dann sprich dich mit ihm. Mach lieber einen weiten Bogen. Und wenn's auch dein bester Freund ist, bei der Pest hört die Freundschaft auf. Hier ist alles in Ordnung und es geht mir gesundheitlich gut. Der Fanny geht's gar nicht sehr gut. Sie mag gar nichts essen und sieht immer recht bleich aus. Die Leute im Viertel reden darüber und jeder gibt dir die Schuld. Die Honorine schaut mich überhaupt nicht mehr an und ich denke immer, eines Tages kommt sie mit dem Revolver und schießt mich über den Haufen, bloß weil ich dein Vater bin. Du schreibst ja gar nicht. Wollen wir das nicht lieber weglassen, César? Es macht ihm nur Kummer. Na und? Uns hat er ja auch genug Kummer gemacht. Es hat aber doch gar keinen Wert, ihm wieder welchen zu machen. Na nein, Wert hat's keinen. Ja, wie sollen wir denn schreiben? Lassen Sie mich nur machen. Nein, du sag mir's zuerst. Der Fanny geht's wie gewöhnlich. Ob sie den Panis heiraten wird, weiß ich nicht. Aber ich halte es für möglich. Na gut. Wir sprechen öfters von dir. Manchmal am Abend, wenn alles still ist und nur noch Escartofige, Brun und Panis in der Ecke sitzen, dann kommt es uns vor, als wärst du gar nicht so weit fortgegangen, sondern wärst nur hinauf zum Bahnhof, um den Korb mit den Muscheln zu holen. Gleich geht die Tür auf, du kommst da rein mit deinem Strohhut und deinem blauen Tuch um den Hals. kommst schon nach Hause, Honorin? Na, was sagst du, Claudine? Geh ich da hin und kontrolliere meinen Muschelstand. Aber wer nicht da ist, ist meine Fanny. Steht doch wieder die Dicke von Escartefig da und verkauft für sie. Du weißt wirklich nicht, was du willst. Wenn Fanny arbeiten will, dann steckst du sie ins Bett oder sagst, sie soll spazieren gehen. Aber wenn sie mal das Bedürfnis hat, ein bisschen spazieren zu gehen, dann machst du Krach. Glaubst du, sie hat ein Rendezvous? Das wäre mir ja nur recht. Heiraten soll sie. Sobald als möglich. Von mir aus einen Gorilla. Bloß heiraten. So brennt's doch noch nicht. Sie kann doch ganz gut noch 2 Jahre auf ihren Bräutigam warten. Aber Marius ist nicht ihr Bräutigam. Und 2 Jahre warten kann sie auch nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wegen der Leute. Jeder weiß, dass sie was mit diesem Wirtsbuben gehabt hat. Gar nichts wissen die Leute. Du bist zwar meine Schwester, aber du bist furchtbar dumm. Gar nichts wissen die Leute. Nur, dass Marius mit ihr von abends 10 bis morgens 7 da drüben im Schlafzimmer im Bett gelegen hat. Ach, im Bett haben beide gelegen? 12 Stunden haben sie drin gelegen, ganz warm. Das beweist doch noch gar nichts. Vielleicht haben sie sich einfach unterhalten oder Zukunftspläne gemacht. Ja, oder Patiencen gelegt. Sei nicht so blöd. Ich weiß nicht. Jeder sagt zu mir, ich bin blöd. Ja, weil du es immer noch nicht weißt. Na nun, wer kann denn das schon wieder sein? Ach, Panisse, na nur. Jawohl, ich bin es. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, Bunnies. Wie geht es Ihnen denn? Ausgezeichnet, danke der Nachfrage. Und Ihnen? Ganz gut. Sie sehen ja wunderbar aus. Na, Sie sehen wunderbar aus. Ich habe einen richtigen Schrecken gekriegt, als ich Sie da draußen gesehen habe. Ich komme von einer Hochzeit. Von einer Hochzeit? Nein. Na, wer hat denn geheiratet? Mein alter Freund Barrigard hat geheiratet. Der Handschuhmacher aus der Rue Paradis. Deswegen bin ich im Frack. Ja, sind Sie denn nicht zum Hochzeitsessen geblieben? Heute war nur die Trauung im Rathaus. Das Essen ist morgen. Ein Lunch. Ein Lunch? Ein Lunch? Und wer ist denn die Braut von dem Lunch? Wieso? Ach so. Ein ganz junges, reizendes Mädchen. Noch keine 20. Sie war bei ihm im Geschäft. Und wissen Sie, Honorine, gerade darum ist mir das nahe gegangen. Barricard ist ein Witwer wie ich und hat ungefähr auch mein Alter. Honorine, ich möchte Ihre Tochter heiraten. Nein, wirklich? Du halt den Mund. Ich habe ihr schon einmal um ihre Hand gebeten und weiß nicht, wie sie heute dazu stehen. Aber da ich nun gerade den Frack anhabe, benutze ich die Gelegenheit und wiederhole den Antrag. Bekomme ich sie oder bekomme ich sie nicht? Sie bekommen sie. Halt dich zurück. Mein lieber Bernice, Sie wissen, was seit damals geschehen ist. Ich weiß. In puncto Marius. Ich weiß, ja, ich weiß. Du hörst doch, er weiß. Aber vielleicht weiß er nicht alles. Doch, Honorine, alles, was ich zu wissen brauche. Alles, Panis, alles? Honorine, über Marius spreche ich nicht gern. Sprechen Sie vom Wetter mit mir, vom Geschäft, meinetwegen sogar von den Steuern. Aber bloß nicht von Marius. Aus Anständigkeit muss ich's aber tun. Aus Anständigkeit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich Marius bei meiner Tochter im Bett gefunden habe. Nur aus Anständigkeit. Ja, Herrgott, noch einmal. Jetzt sagst du mir das direkt ins Gesicht. Können Sie denn nicht den Mund halten? Ich halte meinen Mund, wann ich will. Ich will nachher keine Vorwürfe. Ich will reinen Tisch. Ich muss Ihnen sogar noch mehr sagen, Panis. Noch mehr? Aber das muss unter uns bleiben. Bitte? Schwören Sie es mir. Ich schwör's Ihnen. Bei was? Beim Andenken meiner verstorbenen Frau. Das dürfte genügen. Bunnies, Sie haben doch meine Schwester Zoe gekannt. Ja. Die Kleine schlägt ihren Ach. Ja, ausgeschlossen. Was fällt dir denn ein? Davon verstehst du nichts. Es ist schon so. Äußerlich, nicht äußerlich schlägt sie mehr ihrem Vater nach. Aber die Natur, die hat sie ganz von der Zoe. Die Natur? Meinen Sie tatsächlich? Wie kannst du nur sowas sagen? Ruhig, ich weiß, was ich sage. Die Zoe, die war auch brav und anständig, bis dieser spanische Matrose daherkam. Da war es mit einem Schlag aus. Da hat es sie gepackt. Da ist keine Kiste im Hafen, auf der sie sich nicht hat. Ja, also lassen wir das. Da war sie wie ein Boot, das treibt. So ein Boot muss man eben verankern. Und der Anker sind Sie? Der Anker bin ich. Sie sind wirklich ein guter Mensch, Bunnies. So gut bin ich gar nicht. Ich habe die Fanny eben lieb. Bloß eines müssen Sie mir versprechen. Nun? Wenn doch mal was passiert, bringen Sie sie nicht gleich um. Bedauere unendlich. Das ist mein Recht. Darauf kann ich nicht verzichten. Ihre erste Frau haben Sie doch auch nicht umgebracht. Die hat mich auch nie betrogen. Oh. Und außerdem hat sie meine Bücher geführt. Oh, das ist was anderes. Meine liebe Honorine, der offizielle Schritt ist jetzt beendet. Ich gehe jetzt also heim und zu Hause zwischen Segeln und Takelwerk erwarte ich Ihre Entscheidung. Würdig und gefasst. Adieu, Honorine. Adieu, Monsieur Panis. Adieu, Claudine. Adieu, Monsieur Panis. Nun siehst du, dass ich recht gehabt habe. Aber warum hast du eigentlich so viel Geschichten gemacht? Geschichten machen ist immer gut. Ich stehe nachher anders da, wenn doch etwas passiert. Wird denn die Fanny auch wollen? Nur sie muss schon. Ihn oder einen anderen. Ja, was ist denn, Panis? Fanny kommt nach Hause. Ich möchte nicht, dass sie mich sieht. Ich gehe durch den hinteren Ausgang. Gut, Panis. Wenn Fanny kommt, fang nicht gleich von Panis an, Honorine. Warte, bis wir bei Tisch sind. Beim Essen macht sich alles viel besser. Bist du endlich da? Wo hast du denn gesteckt? Lässt einfach die Escarte Fique für dich verkaufen. Komm, Kleine, setz dich. Danke, Tante. Dein Spaziergang scheint dir ja großartig bekommen zu sein. Du bringst ja den Mund nicht auf. Ach, schimpfe doch nicht gleich. Jetzt wollen wir essen. Ich habe den Mordshunger. Komm, Fanny, hilf mir. Bring die Teller. Mama, ich bekomme ein Kind. Was? Fanny. Ich bekomme ein Kind, Mama. Der Arzt hat mir es eben gesagt. Großer Gott. Und da wagst du mir unter die Augen zu kommen? Marsch hinaus! Ich will dich nicht mehr sehen! Wo soll sie denn hin? Hinaus auf die Straße, wo sie hingehört! Aus meinen Augen! Mama! Geh in dein Zimmer und pack deine Sachen und fort! Gerät doch keinen Unsinn, Honorine! Was soll denn das? Die ist ja noch schlimmer als unsere Schwester Zoe! Oh, jetzt wird sie auch noch ohnmächtig. Essig, schnell Essig! Da hast du's! Du bringst sie noch um mit deinem Geschimpf! Fanny! Fanny! Fanny, hörst du denn nicht? Fanny, mach doch die Augen auf! Fanny, stirb mir nicht! Ich hab's doch nicht so böse gemeint, Fanny. Nur mach die Augen auf, Fanny. Es ist schon vorbei, Mama. Es war weiter nichts. Tief atmen, Fanny. Siehst du, du bist schon wieder ein bisschen rot. Ja, schamrot solltest du werden. Schamrot! Was ist denn das für eine Manier, Honorine? Im ersten Augenblick jammerst du und im nächsten schreist du gleich wieder los. Na, du findest wohl gar nichts dabei, wenn so ein Mädchen heimkommt mit einem Balg unter der Schürze. Vor allen Dingen schrei nicht so. Es braucht ja nicht gleich das ganze Viertel zu wissen. Du schämst dich wohl überhaupt nicht. Ach Gott, solange es noch keiner weiß, ist es ja noch gar keine Schande. Und was willst du jetzt machen? Ich mache alles, was du willst, Mama. Behalte mich bloß bei dir. Das Einfachste wäre, Panis heiraten. Wird er denn jetzt noch wollen? Vorhin war er hier und hat wieder um dich angehalten. Und jetzt gibt's natürlich kein Zögern mehr. In 14 Tagen muss die Hochzeit sein. Ich gehe hinüber zu ihm und gebe ihm Bescheid. Ich sag ihm gleich Bescheid. Nein, Mama. Ich möchte lieber nicht heiraten. Ich kann ja arbeiten. Ich bringe mich ganz gut selber durch. Mich und das Kind auch. Ich bringe es zur Welt und ziehe es auf und warte, bis sein Vater zurückkommt. Ausgeschlossen! Ein Kind haben und keinen Vater dazu. Und nach allem, was wir schon mit der Zoe durchgemacht haben. Ein Fehltritt kann in jeder Familie passieren. Aber wenn das so weitergeht, du musst Panis heiraten. Das wird ein 7-Monats-Kind und damit Schluss. Du meinst, ich soll ihm nichts davon sagen? Natürlich nicht! Nein. Ich könnte ihm nicht mehr in die Augen sehen. Ich kann das nicht. Ich bringe das nicht fertig. Das wäre gemein von mir. Ich kann Panis nicht ein fremdes Kind unterschieben. Ich kann nicht lügen. Mein Leben lang. Fanny! Fanny! Jetzt predigt sie uns noch Moral. Das ist ja die Höhe. Wie sie mit ihrem Hans Wurst ins Bett gegangen ist, da hat sie nicht so viel Geschichten gemacht. Oh, fang nicht wieder so an. Dabei kommt gar nichts heraus. Furchtbar ist das, wenn man ein Kind hat. Wenn sie bloß nicht ins Wasser geht. Das tut sie nicht, Honorine. Jetzt nicht mehr. Sag einmal, Honorine, so ein uneheliches Kind ist doch eigentlich genauso nett wie ein anderes. Ach, meistens viel netter, gescheiter und vor allen Dingen auch kräftiger. Also, was ärgerst du dich denn? Ich ärgere mich ja gar nicht. Ah, guten Tag, Monsieur Brun. Morgen, Monsieur Panis. Nun, wie steht's? Haben Sie sich das Schiff angesehen? Gründlich, gründlich. Und? Für den Preis scheint es mir nicht übel. Oh, nicht übel, das ist ein herrliches Schiff. Nur der Motor kommt mir ein bisschen klein vor. Es soll ja auch kein Motorboot sein, es ist ein Segelboot mit einem Hilfsmotor. Haben Sie es gekauft? Jawohl, ich habe schon etwas anbezahlt. Ja, dann mache ich Ihnen also die Segelgarnitur wie ausgemacht. Jawohl, deswegen komme ich ja. Ein dreieckiger Klüver und ein schönes, passendes Großsegel. Die Maße habe ich. Und das da, das wäre das Tuch, das ich Ihnen empfehle. Schauen Sie sich's mal an. Dieses Gewebe. Aber das macht ja so viele Falten. Naja, aber es soll ja auch kein Anzug sein. Der Wind plättet schon alles wieder aus. Ist das nicht ein bisschen steif? Für ein Damenhöschen wär's zu steif. Aber für ein Segel ist gerade richtig. Das knattert ordentlich im Wind und beim Wenden hört sich's an, als ob ein Schwarm Seemöwen auffliegt. Das ist poetisch. Poetisch ist es. Aber was kostet mich das? 10.000 Francs. Na also, ganz so poetisch braucht es auch wieder nicht zu sein. Du geschenkt ist, das kann ich Ihnen sagen. Ah, morgen, César. Ah, Sie wollen Segel kaufen, Monsieur Brun? Ja, ich suche mir gerade einen Satz Segel für mein neues Boot aus. So, haben Sie denn eins gekauft? Ja, den Sturmvogel. Den Sturmvogel? Das große weiße Boot? Panis hat mir dazu geraten. Kennen Sie es? Das glaube ich. Wer kennt hier den Sturmvogel nicht? Der hat früher einmal Dr. Bourdet gehört. Und seither hat er mindestens 15 Mal den Besitzer gewechselt. Übertreib doch nicht, César. Das ist ja interessant. Und ob das interessant ist. Und das Boot ist noch viel interessanter. Wieso denn? Hast du wieder nicht gewarnt, Panis? Wovor denn? Ich glaube wirklich, das habe ich vergessen, Monsieur Brun. Es neigt ein bisschen zum Umkippen. Was? Es legt sich leicht auf die Seite, meine ich. Sehr? Sehr nicht. Gar nicht sehr. Nein, nicht sehr. Bloß, wenn man im Boot sitzt, dann kippt's eben um. Aber wenn der Kiel einmal aus dem Wasser heraus ist, dann liegt's ganz still. Und wenn man zufällig einen Dampfkran bei der Hand hat, kann man's ganz leicht wieder umdrehen. César, Sie machen wohl Witze. Natürlich macht er Witze. Das ist doch lauter Unsinn, César. Monsieur Brun hat 15.000 Francs für das Boot bezahlt. Das ist ein Gelegenheitskauf. Für Selbstmörder, ja. Sie haben mir doch aber zugeraten, Panis. Du hast ihn... Das habe ich, aber volle Garantie übernehmen kann ich natürlich nicht. Das glaube ich. Volle Sicherheit gibt's nicht zur See. Da müssen Sie schon eine Insel kaufen, Monsieur Brun, und kein Schiff. Ja, Monsieur Brun, kaufen Sie eine Insel. Kaufen Sie das Chateau d'If und Panis macht Ihnen dazu die Segel. Mein lieber César, seit einer Viertelstunde versuchen Sie, mich aufzuziehen. Aber bei mir haben Sie damit kein Glück. Bravo. Und damit die Witze endlich aufhören, probiere ich das Boot gleich jetzt einmal aus. Aber wozu denn, Monsieur Brun, wozu denn? Außerdem brauchen Sie dazu noch einen zweiten Mann? Da draußen sitzt ja der kleine Heizer von Kapitän Escart Fieck. Willst du mitkommen, Lümmel? Den Sturmvogel ausprobieren. Kostet 50 Francs. Das ist zu viel. Für den Sturmvogel nicht. Also schön. Kommen Sie mit, Panis? Ja, ich möchte ja furchtbar gern, aber leider kann ich nicht. So vertrottelt ist er ja noch nicht, Monsieur Brun. Es wäre mir ja ein Vergnügen, aber ich kann doch den Laden jetzt nicht allein lassen. Ich habe zu viel Kundschaft. Gut denn. Auf Wiedersehen. Einen Augenblick, Monsieur Brun. Nehmen Sie doch auf alle Fälle einen Rettungsring mit. Hier, Occasion, 1200 Francs. Sie werden sie ja nicht brauchen, aber schaden kann es ja nicht. Wenn Sie meinen. Und ich lasse dann gleich die Segel zuschneiden. Nein, warten Sie doch lieber, wie die Probefahrt ausfällt. Das würde ich auch empfehlen. Im Übrigen bin ich meiner Sache ganz sicher. Von Booten verstehe ich was. Den Eindruck habe ich auch. Nach seinem ganzen Bau kann der Sturmvogel gar nicht umkippen. Aber ich werde mein Möglichstes tun, dass er kippt. Aus purer Neugier. Und das tut er ganz allein. Können Sie denn wenigstens schwimmen? Nein. Dann, Monsieur Brun, leben Sie wohl. Warum denn so feierlich? Im Himmel sehen wir uns wieder. Hä? Wir werden ja sehen. Ahoi! Da sieht man's wieder, wie du bist. Mit deinem Unsinn hast du mir das ganze Geschäft verdorben. Ja, natürlich verdorben. Wenn du 6 Meter Segeltuch verkaufen kannst, dann ersäufst du die Leute wie Jungkatzen. Mein Auftrag ist doch futsch. Nur, wenn der Sturmvogel kentert, sonst nicht. Und du weißt doch ganz genau, dass er kentert. Und gerade jetzt musst du hier hineinschneiden, noch dazu mit deinem Spazierstock und deinem schönsten Hut. Meinen Spazierstock und meinen schönsten Hut trage ich, weil ich eben einen kleinen Gang gemacht habe. Ah, so, immer noch die dicke Italienerin. Aber wieso dick? Wieso dick? Und außerdem geht dich das gar nichts an. Und hier hereingeschneit bin ich, weil ich mit dir zu reden habe. Oh, was Ernstes? Monsieur Paris! Was ist denn? Post für Sie. Ach, Sie sind auch hier, César. Oh. Für Sie habe ich auch was. So, was denn? Hier aus Macassar. Geben Sie her. Aha, von Marius. Ich komme nachher wieder, Panis. Erst will ich mal den Brief da lesen. Das kannst du doch auch hier machen. Dabei bin ich lieber allein. So schön, da geht's immer hier nebenan. Nein, einen Brief von dem Jungen lese ich lieber zu Hause. Bitte, wie du meinst. César, César! Moin, Panis. Ja, moin, Kapitän. Was hat er denn? Ein Brief von Marius. Oh. Du, was ich sagen wollte. Kommst du mit? Wo willst du denn hin? Ich will zusehen. Vom Quai aus sieht man's am besten. Wobei denn zusehen? Zusehen, wie der Bräu mit dem Sturmvogel ersäuft. Du, der hat aber deinen Heizer dabei. Oh, der kann schwimmen. Wenn der ins Wasser fällt, dann wird das Ferkel doch wenigstens einmal sauber. Na gut, dann gehe ich eben allein. Salut, Panis, salut.